Zentimeter neben deine. Meine Lampe könnte gut bis in deine Stube scheinen. Wenn du lachst, klingt es herüber wie aus einem anderen Land. Wand an Wand, Wand an Wand. Wie du heißt, steht an der Klingel und ich kenne deine Stimme. Vom guten Morgen an der Haustür, manchmal hör ich dich singen. Wenn du lachst, klingt das herüber wie aus einem anderen Land. Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, drehst du dich zu mir herüber. Und ich kühle deine Stirn und weiß nichts von deinem Fieber. Und dieselben gelben Welten welken von den Wänden. Und du weinst wie aus einem anderen Land. Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand, Wand an Wand. Kennenlernen müssen wir das Haus verlassen. Wenn du lachst, klingt es herüber